NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Peter Lieck liest nun noch einmal aus dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz, heute den 32. und letzten Abschnitt. Dass aus dem Anton Reiser des Romans, dem autobiografischen Alter Ego, einmal der Schriftsteller Karl Philipp Moritz werden könnte, deutet der Text des vierteiligen Werkes an keiner Stelle an. Eine Differenz zwischen Erzähler und Romanfigur bleibt bestehen. Moritz gehört zu den bedeutenden Gestalten der klassischen Epoche in Deutschland, die aber gleichsam immer nur auf dem Sockel der großen Klassiker Goethe und Schiller lagern. Georg Forster gehört zu ihnen, Johann Gottfried Säume, Jakob Michael Reinhold Lenz und eben Karl Philipp Moritz. Lothar Müller hat in seinem Moritz-Buch den Verfasser des Anton Reiser zwischen Lessing und Büchner angesiedelt. Von den Helden Lessings trenne Anton Reiser sein Mangel an diskursiver Reflexivität, von Büchners Wojcik sein empfindsam schwärmerisches Profil. Als Schriftsteller führte Moritz weiter, was sein Romanheld begonnen hatte. Er suchte einen Weg aus der idealen Fantasiewelt in die wirkliche Welt, ohne ihn je ganz finden zu können. Reiser droht am Zwiespalt der unerfüllten Sehnsucht und der sich verweigernden Wirklichkeit zugrunde zu gehen. Aber auch Karl Philipp Moritz hatte gegen Ende seines Lebens noch keinen Frieden mit sich selber gemacht. Ernst Peter Wickenberg schreibt über seine späten Jahre: »Seelische Ausgeglichenheit will sich keinesfalls einstellen. Auch jetzt wechseln bei ihm Augenblicke der Betriebsamkeit mit Zeiten hypochondrischer Passivität, Momente übersteigerten Selbstgefühls mit Phasen des Selbstzweifels, wache Rationalität mit wahnhaften Zuständen.« Moritz' Zerrissenheit fand in einer seltsamen Eheschließung noch einmal ihren späten Ausdruck. Er verheiratete sich 1792 mit der 16-jährigen Friederike Matzdorf, die ihn schon bald verließ. Es folgte die Scheidung und bald darauf die neuerliche Eheschließung mit der Schwester des Berliner Verlegers Matzdorf. Wickenberg deutet Moritz' Ehe, die den Zeitgenossen als groteske Novelle erschien, als verzweifelten Versuch, sich mit einem Menschen eng zu verbinden, bei gleichzeitiger Unfähigkeit, das in den Formen zu tun, die die bürgerliche Gesellschaft dafür vorschreiben möchte. Während einer Kunstreise nach Dresden, die Moritz mit seiner Frau im Frühjahr 1793 unternahm, zwang ihn ein Ausbruch der Tuberkulose zur Rückkehr nach Berlin, wo er im Juni 1793 im Alter von 36 Jahren starb. Zurück zum Roman. Wir wissen, dass Anton Reiser nicht auf Dauer in Erfurt bleiben wird. Das innere Chaos, das er in seinen Gedichten zu bannen sucht, bemächtigt sich seiner aufs Neue. Ruhiges Denken ist ihm nicht mehr möglich. Die Seele gerät aus dem Gleichgewicht und der Reiz des Wirklichen verliert an Bedeutung. Traum und Wahn sind Anton lieber als Ordnung, Licht und Wahrheit. Kein Wunder also, dass bei der ersten Veranlassung seine alte Theaterleidenschaft wieder aufbricht. Die Speichsche Gruppe gastiert in Erfurt und engagiert auch Anton Reiser, der in Studentenaufführungen von sich reden gemacht hat. Hören Sie noch einmal Peter Lieck. Nun kam es auf die erste Rolle an, worin er auftreten sollte. Und zufälligerweise traf es sich, dass in einigen Tagen die Poeten nach der Mode gespielt werden sollten, worin man ihm eine Rolle antrug. Er wünschte sich, den Dunkel zu spielen und hatte die Rolle schon auswendig gelernt, als sein neuer Freund, der Schauspieler Beil, ihm davon abriet, weil er selbst immer diese Rolle gespielt habe und sie ihm vorzüglich gut gelungen sei. Reiser möchte also lieber den Reimreich übernehmen, weil ein wenig bedeutender Schauspieler diese Rolle besitze. Reiser ließ sich auch dies sehr gern gefallen, weil er durch den Mascaril und den Magister Blasius, welche Rollen er doch beide mit Beifall gespielt, sich auch einige Stärke im Komischen zutrauerte. Er schrieb sich also seine Rolle auf und lernte sie auswendig. Er war wirklich in der Aussicht auf seine theatralische Laufbahn vollkommen glücklich. Als eine Bemerkung, die unter diesen Hoffnungen die fürchterlichste für ihn war, ihn mit Angst und Schrecken erfüllte. Ihm war es wie einem, den des Satans Engel mit Fäusten schlüge. Er bemerkte, dass ihm der Verlust seines Haars drohte. Gerade jetzt also, da er einen Körper ohne Fehl am notwendigsten brauchte, betraf ihn dieser Zufall, der ihn schon im Voraus gegen sich selber mit Abscheu erfüllte. Er eilte in dieser Not zu seinem treuen Freunde, dem Dr. Sauer, der ihm zu der Erhaltung seiner Haare wieder Hoffnung machte. Und so fand er sich denn am Abend, wo die Poeten nach der Mode aufgeführt werden sollten, in der Garderobe hinter den Kulissen ein und kleidete sich komisch genug, um den Reimreich in seinem lächerlichsten Lichte darzustellen. Sein Name stand an diesem Tage schon auf dem Komödienzettel an allen Ecken mit angeschlagen. Als das Schauspiel bald angehen sollte, kam sein Freund Neris auf das Theater und machte ihm die bittersten Vorwürfe. Reiser ließ sich durch nichts in dem Taumel seiner Leidenschaft stören und war ganz in seiner Rolle vertieft, woran sogar sein Freund Neris zuletzt mit teilnahm und über seinen komischen Anzug lachte. Als auf einmal ein Bote erschien, welcher dem Prinzipal ankündigte, dass der Dr. Frohrieb sogleich zum Statthalter fahren und Beschwerde über ihn führen würde, wofern er es wagte, den Studenten, dessen Name auf dem Komödienzettel gedruckt stände, das Theater betreten zu lassen. Verlust seiner Konzession, hier zu spielen, würde die unausbleibliche Folge davon sein. Reiser stand wie versteinert da. Und der Prinzipal wusste in der Angst nicht, wozu er greifen sollte, bis sich ein Schauspieler erbot, die Rolle des Reimreich, so gut es gehen wollte, nach dem Souffleur zu spielen. Denn man pochte schon im Parterre, dass der Vorhang sollte aufgezogen werden. Wütend ging Reiser hinter den Kulissen auf und ab und zernagte seine Rolle, die er in der Hand hielt. Dann eilte er so schnell wie möglich aus dem Schauspielhause und durchirrte wieder alle Straßen bei dem stürmischen und regnichten Wetter, bis er gegen Mitternacht auf einer bedeckten Brücke, die ihn vor dem Regen schützte, vor Mattigkeit sich niederwarf und eine Weile ausruhte, worauf er wieder umherirrte, bis der Tag anbrach. Diese äußersten Anstrengungen der Natur waren das Einzige, was ihm das Verlorene in dem ersten bittersten Schmerz darüber einigermaßen ersetzen konnte. Das fortdauernde Leidenschaftliche dieses Zustands hatte in sich etwas, das seiner unbefriedigten Sehnsucht wieder neue Nahrung gab. Sein ganzes misslungenes theatralisches Leben drängte sich gleichsam in diese Nacht zusammen, wo er alle die leidenschaftlichen Zustände in sich durchging, die er außer sich nicht hatte darstellen können. Am anderen Tage ließ ihn der Dr. Frohrieb zu sich kommen und redete ihm wie ein Vater zu. Er bediente sich des schmeichelhaften Ausdrucks, dass Reisers Anlagen ihn zu etwas Besserem als zu einem Schauspieler bestimmten, dass er sich selbst verkennte und seinen eigenen Wert nicht fühlte. Da nun Reiser doch die Unmöglichkeit einsah, seinen Wunsch in Erfurt zu befriedigen, so täuschte er sich wiederum und überredete sich selber, dass er freiwillig der Idee, sich dem Theater zu widmen, entsage, weil sich alles gleichsam vereinigte, um seinen Entschluss zu hintertreiben. Und die Art, wie der Dr. Frohrieb ihn davon abmahnte, zugleich so viel Schmeichelhaftes für ihn hatte. Kaum aber war er wieder für sich allein, so rächte sich seine Selbsttäuschung durch erneuerten, bittern Unmut, Unentschlossenheit und Kampf mit sich selber, bis nach einigen Tagen ihn der härteste Schlag traf, den er noch immer zu vermeiden hoffte. Er musste sein Haar verlieren. Der Gedanke, nunmehro in einer Perücke, welches unter den Erfurter Studenten ganz etwas Ungewöhnliches war, erscheinen zu müssen, war ihm unerträglich. Mit dem wenigen Gelde, was er noch übrig hatte, ging er an das äußerste Ende der Stadt, wo er sich in einem Gasthof einquartierte, in welchem er aber nur schlief und des Abends sich etwas Bier und Brot geben ließ, um desto länger mit seinem Gelde zu reichen. Bei Tage ging er größtenteils in öden Gegenden umher, suchte, wenn es regnete, in den Kirchenschutz und brachte auf die Weise beinahe 14 Tage zu, in welcher Zeit niemand wusste, wo er geblieben war. Bis endlich denn doch einer seiner Freunde ihn ausspähte und er auf einmal von Neris, Ockhort, W. und noch einigen, die sich für ihn interessierten, in dem Gasthofe unvermutet überrascht und über seine Entfernung ihm freundschaftliche Vorwürfe gemacht wurden. Er konnte nun sein Haar vor der Stirn über die Perücke schon etwas überkämmen und wenn er sich dann stark puderte, so hatte es einigermaßen den Anschein, als ob er eigenes Haar trüge. Er entschloss sich also mit den Freunden, die ihn abholten, wieder in die menschliche Gesellschaft zu gehen, aber er wollte auch so viel wie möglich nur unter ihnen sein und wünschte auch auf alle Weise entfernt und einsam zu wohnen. Auch diesen Wunsch suchte man ihm zu gewähren. Der gutmütige W. sprach gleich mit seinem Onkel, dem damaligen Regierungsrat und Professor Springer in Erfurt, und stellte ihm Reisers Zustand und sein Bedürfnis einer einsamen Wohnung lebhaft vor. Der Regierungsrat Springer ließ Reisern zu sich kommen, und wenn dieser jemals aufmunternd angeredet und mit wahrer Teilnehmung aufgenommen wurde, so war es von diesem Manne, gegen welchen Reiser die innigste Zuneigung und Verehrung fasste. Er las damals ein statistisches Kollegium, welches Reiser ein paar Mal mit anhörte, und da ihn die Sache sehr interessierte, vom Regierungsrat Springer aufgefordert wurde, sich diesem Fache zu widmen, wobei er ihn auf alle mögliche Weise unterstützen wolle. Den Anfang dieser Unterstützung machte nun der Regierungsrat Springer sogleich damit, dass er Reisern seinem Wunsche gemäß eine einsame Wohnung gab, indem er ihm sein eigenes Gartenhaus einräumte, wozu Reiser den Schlüssel bekam und wo er aus seinem Fenster die schönste Aussicht über einen Teil der aneinandergrenzenden Gärten hatte, welche ganz Erfurt umgaben. Reiser genoss auch wieder seinen Freitisch. Der Dr. Frohrieb nahm sich seiner auf das Tätigste an und suchte ihm auf alle Weise Unterstützung zu verschaffen. Er fing sogar an, mathematische Kollegia zu hören. Seine guten Freunde zogen ihn mit zu allen ihren literarischen Zusammenkünften und lasen ihm zum Teil ihre Ausarbeitungen vor, so dass die Sache nunmehro im besten Gange war, wenn ein neuer, unglücklicher Anfall von Poesie nicht alles wieder verdorben hätte. Zuerst mochte wohl sein neuer Aufenthalt in der einsamen romantischen Wohnung nicht wenig dazu beitragen, seine Einbildungskraft aufs Neue zu erhitzen. Dann kam ein Brief dazu, den er an Philipp Reisern in Hannover schrieb und welcher seinen Rückfall beschleunigte. Dies Schreiben war denn ganz im Tone der Werthers'schen Briefe abgefasst. Die patriarchalischen Ideen mussten auch auf alle Weise wieder erweckt werden. Nur schade, dass es hier nicht wohl ohne Affektation geschehen konnte. Denn um diesen Brief schreiben zu können, schaffte sich Reiser erst einen Teetopf an und lieh sich eine Tasse, und weil er kein Holz im Hause hatte, kaufte er sich Stroh, welches man in Erfurt zum Brennen braucht, um sich selber in seinem Stübchen, in dem kleinen Öfchen, seinen Tee zu kochen, womit er endlich, nachdem er vor Rauch beinahe erstickt war, zustande kam. Und als dies nun nur erst einmal geschehen war, so schrieb er gleichsam triumphierend an Philipp Reisern: »Jetzt, mein Lieber, bin ich in einer Lage, welche ich mir nicht reizender wünschen könnte. Ich blicke aus meinem kleinen Fenster über die weite Flur hinaus, sehe ganz in der Ferne eine Reihe Bäumchen auf einem kleinen Hügel hervorragen und denke an dich, mein Lieber, und so weiter. Ich habe die Schlüssel dieser einsamen Wohnung und bin hier Herr im Haus und Garten, und so weiter. Wenn ich denn manchmal so dasitze an dem kleinen Öfchen und mir selbst meinen Tee koche, und so weiter.« In dem Tone ging es fort und ward ein stattlicher und langer Brief. Und als nun Reiser es nicht über das Herz bringen konnte, diesen schönen Brief nicht auch seinem kritischen Freunde, dem Dr. Sauer, zu zeigen, so verdarb dieser vollends die Sache, indem er ihm nach seiner gutmütigen Höflichkeit das Kompliment machte: wenn ihm Reisers Gegenwart nicht selbst zu lieb wäre, so würde er wünschen, entfernt zu sein, um nur solche Briefe von Reisern zu erhalten. Und nun war auf einmal der beinahe zur Ruhe gebrachte Dichtungstrieb bei Reisern wieder angefacht. Er suchte nun zuerst sein Gedicht über die Schöpfung vollends durch das Chaos durchzuführen und hub mit neuer Qual an, in der Darstellung von grässlichen Widersprüchen und ungeheuren labyrinthischen Verwickelungen der Gedanken sich zu verlieren, bis endlich folgende beide Hexameter, die er aus der Bibel nahm, ihn aus einer Hölle von Begriffen erlösten. Auf dem stillen Gewässer rauschte die Stimme des Ewigen sanft daher und sprach: es werde Licht, und es ward Licht. Merkwürdig war es, dass ihm nun die Lust verging, dies Gedicht weiter fortzuführen, sobald der Stoff nicht fürchterlich mehr war. Er suchte also nun einen Stoff aus, der immer fürchterlich bleiben musste und den er in mehreren Gesängen bearbeiten wollte. Was konnte dies wohl anders sein als der Tod selber? Dabei war es ihm eine schmeichelhafte Idee, dass er als ein Jüngling sich einen so ernsten Gegenstand zu besingen wählte. Daher hub er denn auch sein Gedicht an: ein Jüngling, der schon früh den Kelch der Leiden trank, und so weiter. Als er nun aber zum Werke schritt und den ersten Gesang seines Gedichts, wovon er den Titel schon recht schön hingeschrieben hatte, wirklich bearbeiten wollte, fand er sich in seiner Hoffnung, einen Reichtum von fürchterlichen Bildern vor sich zu finden, auf das Bitterste getäuscht. Die Flügel sanken ihm, und er fühlte seine Seele wie gelähmt, da er nichts als eine weite Leere, eine schwarze Öde vor sich erblickte, wo sich nun nicht einmal das vergeblich aufarbeitende Leben, wie bei der Schilderung des Chaos, anbringen ließ, sondern eine ewige Nacht alle Gestalten verdeckte und ein ewiger Schlaf alle Bewegungen fesselte. Er strengte mit einer Art von Wut seine Einbildungskraft an, in diese Dunkelheit Bilder hineinzutragen. Allein sie schwärzten sich wie auf Herkules Haupte die grünen Blätter seines Pappelkranzes, da er sich, um den Cerberus zu fangen, dem Hause des Pluto nahte. Alles, was er niederschreiben wollte, löste sich in Rauch und Nebel auf, und das weiße Papier blieb unbeschrieben. Über diesen immer wiederholten vergeblichen Anstrengungen eines falschen Dichtungstriebes erlag er endlich und verfiel selbst in eine Art von Lethargie und völligem Lebensüberdruss. Er warf sich eines Abends mit den Kleidern aufs Bette und blieb die Nacht und den ganzen folgenden Tag in einer Art von Schlafsucht liegen, aus der ihn erst am Abend des folgenden Tages, wo es gerade Weihnachten war, ein Bote von seinem Gönner, dem Regierungsrat Springer, weckte, dessen Frau an Reisern ein sehr großes Weihnachtsbrot zum Geschenk übersandte. Dies war nun gerade, was ihn in seiner unwiderstehlichen Schlafsucht noch bestärkte. Er schloss sich mit diesem großen Brote ein und lebte 14 Tage davon, weil er nur wenig genoss, indem er Tag und Nacht, wo nicht in einem immerwährenden Schlafe, doch die letzten Tage ausgenommen, in einem beständigen Schlummer im Bette zubrachte. Hierzu kam nun freilich der Umstand, dass er kein Holz hatte, um einzuheizen. Er hätte aber auch nur ein Wort sagen dürfen, um dies Bedürfnis zu befriedigen, wenn es ihm nicht gewissermaßen selbst lieb gewesen wäre, den Mangel des Holzes als einen Beweggrund zu dieser sonderbaren Lebensart vorschützen zu können. Reiser wurde in diesem Zustande auch von seinen Freunden nicht gestört, weil er gegen diese oft den Wunsch geäußert hatte, dass er nur einmal ein paar Wochen lang ganz einsam zu sein wünschte. Nun hatte aber dieser Zustand eine sonderbare Wirkung auf Reisern. Die ersten 8 Tage brachte er in einer Art von gänzlicher Abspannung und Gleichgültigkeit zu, wodurch er den Zustand, den er vergeblich zu besingen gestrebt hatte, nun gewissermaßen in sich selber darstellte. Er schien aus dem Lethe getrunken zu haben und kein Fünkchen von Lebenslust mehr bei ihm übrig zu sein. Die letzten 8 Tage aber war er in einem Zustande, den er, wenn er ihn isoliert betrachtet, unter die glücklichsten seines Lebens zählen muss. Durch die lange, fortdauernde Abspannung hatten sich allmählich die schlafenden Kräfte wieder erholt. Sein Schlummer wurde immer sanfter. Durch seine Adern schien sich ein neues Leben zu verbreiten. Seine jugendlichen Hoffnungen erwachten wieder eine nach der anderen. Ruhm und Beifall krönten ihn wieder. Schöne Träume ließen ihn in eine goldene Zukunft blicken. Er war von diesem langen Schlafe wie berauscht und fühlte sich in einem angenehmen Taumel, so oft er von dem süßen Schlummer ein wenig aufdämmerte. Sein Wachen selber war ein fortgesetzter Traum, und er hätte alles darum gegeben, in diesem Zustande ewig bleiben zu dürfen. Wenn er daher die gefrorenen Fenster ansah, so war ihm dies der angenehmste Anblick, weil er dadurch genötigt wurde, immer noch einen Tag länger im Bette zu bleiben. Sein großes Brot auf dem Tische betrachtete er wie ein Heiligtum, das er so sehr wie möglich schonen musste, weil von der Dauer dieses Brotes mit die Dauer seines glücklichen Zustandes abhing. Nun fühlte er sich aber auch wieder, sobald es gelten sollte, zu nichts zu schwach. Das Theater stand wieder so glänzend wie jemals vor ihm da. Alle die theatralischen Leidenschaften durchstürmten wieder eine nach der anderen seine Seele, und die Gemüter der Zuschauer wurden durch sein Spiel erschüttert. Als nun sein Brot verzehrt war, stand er gegen Abend auf, ordnete seinen Anzug so gut wie möglich, und sein erster Gang war ins Theater, wo er sich in einen Winkel setzte und erstlich ein Stück namens Inkel und Jericho, alsdann aber die Leiden des jungen Werthers aufführen sah. Der Verfasser des Letztern hatte fast nichts getan, als die Werthers'chen Briefe in Dialogen und Monologen verwandelt, die denn freilich sehr lang wurden, aber doch das Publikum sowohl als die Schauspieler wegen des rührenden Gegenstandes außerordentlich interessierten. Nun ereignete sich aber gerade bei der tragischen Katastrophe des Letztern Stücks ein sehr komischer Zufall. Man hatte sich nämlich irgendwo ein paar alte, verrostete Pistolen geliehen und war zu nachlässig gewesen, sie vorher zu probieren. Der Akteur, welcher den Werther spielte, nahm sie vom Tische auf und sagte, denn alles, wie es im Werther steht, buchstäblich dabei. Deine Hände haben sie berührt, du hast selber den Staub davon abgeputzt und so weiter. Dann hatte er sich auch, um alles genau und vollständig darzustellen, einen Schoppen Wein und Brot bringen lassen, wozu denn der Aufwärter nicht ermangelte, auch ein Brotmesser auf den Tisch zu legen. Am Ende aber war das Stück so eingerichtet, dass Werthers Freund Wilhelm, indem er den Schuss fallen hörte, hereinstürzen und ausrufen musste: Gott, ich hörte einen Schuss fallen. Dies war alles recht schön. Als aber Werther das unglückliche Pistol ergriff, es an die rechte Stirn hielt und auf sich losdrückte, so versagte es ihm in seiner Hand. Durch diesen widrigen Zufall noch nicht aus der Fassung gebracht, schleuderte der entschlossene Schauspieler das Pistol weit von sich weg und rief pathetisch aus: Auch diesen traurigen Dienst willst du mir versagen? Dann ergriff er plötzlich die andere, drückte sie wie die erste los und, oh Unglück, auch diese versagte ihm. Nun erstarb ihm das Wort im Munde. Mit zitternden Händen ergriff er das Brotmesser, das zufälligerweise auf dem Tische lag, und durchstach sich damit zum Schrecken aller Zuschauer Rock und Weste. Indem er nun fiel, stürzte sein Freund Wilhelm herein und rief: Gott, ich hörte einen Schuss fallen. Schwerlich kann wohl eine Tragödie sich komischer wie diese schließen. Dies brachte aber Reiser nicht aus seiner hochschwebenden Fantasie. Vielmehr bestärkte es ihn darin, weil er so etwas Unvollkommenes vor sich sah, das durch etwas Vollkommenes ersetzt werden musste. Er hörte, dass in 8 Tagen die Schauspieler von Erfurt abreisen und nach Leipzig gehen würden. Er hörte ferner, dass der geschickteste Schauspieler unter dieser Truppe namens Beil einen Ruf nach Gotha erhalten hätte. Er hatte also nun keinen Nebenbuhler mehr zu fürchten. Leipzig war der Ort, um zu glänzen. Seine Perücke konnte er sehr geschickt unter den wiedergewachsenen Haaren verbergen. Wie viele neue Gründe, um der Leidenschaft, die schon vorher da war und nur eine Weile geschlummert hatte, aufs Neue über die Vernunft den Sieg zu geben. Er machte seinen Freunden sogleich den Entschluss bekannt, dass er gesonnen sei, mit der Speichschen Truppe nach Leipzig zu gehen, dass er einen unwiderstehlichen Trieb in sich fühle, der ihn unglücklich machen würde, wenn er ihn überwinden wollte, und der ihn in allen seinen Unternehmungen doch immerfort hindern würde. Er stellte seine Gründe so leidenschaftlich und stark vor, dass selbst sein Freund Neris ihm nichts dagegen sagen konnte, der ihm sonst schon die reizendsten Schilderungen gemacht hatte, wie sie im künftigen Frühling wieder auf dem Steigerwalde den Klopstock lesen würden und so weiter. Reiser hielt sich nun schon bei den Schauspielern auf und brachte dem Regierungsrat Springer den Schlüssel zu dem Gartenhause wieder, indem er ihm auf das Lebhafteste seinen unglücklichen Zustand schilderte, wenn er den Trieb zum Theater unterdrücken wollte. Der Regierungsrat Springer behandelte Reisern auch hier noch auf die toleranteste Art. Er riet ihm selber, wenn der Trieb bei ihm so unwiderstehlich sei, demselben zu folgen. Weil dieser Trieb, der immer wiedergekehrt war, vielleicht einen wahren Beruf zur Kunst in sich enthielte, dem er sich alsdann nicht entziehen solle. Wäre aber das Gegenteil und sollte Reiser sich selber täuschen und in seiner Unternehmung nicht glücklich sein, so möchte er sich unter jeden Umständen und in jeder Lage dreist wieder an ihn wenden und seiner Hilfe versichert sein. Reiser nahm mit so gerührtem Herzen Abschied, dass er kein Wort vorbringen konnte. So sehr hatte die Großmut und Nachsicht dieses Mannes sein Gemüt bewegt. Er machte sich selber beim Weggehen die bittersten Vorwürfe, dass er sich einer solchen Liebe und Freundschaft jetzt nicht würdiger zeigen konnte. Als nun Reiser, um Abschied zu nehmen, zum Dr. Frohrieb kam, welcher seinen Entschluss durch Neris schon wusste, so wurde er von diesem ebenso nachsichtsvoll wie von seinem anderen Gönner behandelt. Und der Dr. Frohrieb erklärte sich, dass er seinen Entschluss ihm nicht nur nicht widerraten, sondern ihn vielmehr darin bestärken würde, wenn die Schaubühne schon in dem Maße eine Schule der Sitten wäre, als sie es eigentlich sein könnte und sein sollte. Eine kleine Ironie fügte er denn doch am Ende nicht ohne Grund hinzu, indem er zu seiner kleinen Tochter, die er auf dem Arme trug, sagte: Wenn du groß bist, so wirst du denn auch einmal von dem berühmten Schauspieler Reiser hören, dessen Name in ganz Deutschland berühmt ist. Aber auch diese sehr wohlgemeinte Ironie blieb bei Reisern fruchtlos, der sich dem ungeachtet mit inniger Rührung und bittern Vorwürfen gegen sich selber an alles das erinnerte, was der Dr. Frohrieb für ihn schon getan hatte und wovon er nun selbst den Endzweck vereitelte. Allein es schien ihm nun mero Pflicht der Selbsterhaltung, allen diesen innern Vorwürfen kein Gehör zu geben, weil er sich fest überzeugt glaubte, dass er der unglücklichste Mensch sein würde, wenn er seiner Neigung nicht folgte. Die Speichsche Truppe aber war die letzten Wochen wegen Mangel an Einnahme in die äußerste Armut geraten. Der Direktor Speich reiste mit der Garderobe allein nach Leipzig voraus, und von den übrigen Schauspielern musste ein jeder selbst zusehen, dass er so gut wie möglich den Ort seiner Bestimmung erreichte. Einige reisten zu Pferde, andere zu Wagen und noch andere zu Fuß, nachdem es die Umstände eines jeden erlaubten. Denn die gemeinschaftliche Kasse war längst erschöpft. In Leipzig aber hoffte man nun, bald sich wieder zu erholen. Reiser machte sich denn auch denselben Nachmittag, wo er Abschied genommen hatte, zu Fuß auf den Weg. Und sein Freund Neris begleitete ihn zu Pferde bis nach dem nächsten Dorfe auf dem Wege nach Leipzig, wo Neris am künftigen Sonntage predigen wollte. Nachdem sie im Gasthofe eingekehrt waren und sich noch einmal aller der seligen Szenen erinnert hatten, die sie genossen haben wollten, wenn sie am Abhange des Steigers Klopstocks Messiade zusammenlasen, so machte sich Reiser wieder auf den Weg und Neris begleitete ihn noch eine ganze Strecke hin, bis es dunkel wurde. Da umarmten sie sich und nahmen auf die rührendste Weise voneinander Abschied, indem sie sich bei diesem Abschiede zum ersten Mal Bruder nannten. Reiser riss sich los und eilte schnell fort, indem er seinem Freunde zurief, »Nun reit zurück!« Als er aber schon in einiger Entfernung war, sah er sich wieder um und rief noch einmal, »Gute Nacht!« Sobald er dies Wort gesagt hatte, war es ihm fatal. Und er ärgerte sich darüber, so oft es ihm wieder einfiel. Denn die ganze empfindsame Szene hatte selbst in der Erinnerung dadurch einen Stoß erlitten, weil es komisch klingt, einem, den man auf lange Zeit oder vielleicht auf immer schon Lebewohl gesagt hat, nun noch einmal ordentlich eine gute Nacht zu wünschen, gleichsam als wenn man am anderen Morgen wieder einen Besuch bei ihm ablegen würde. Es war eine schneidende Kälte. Reiser aber wanderte nun, ohne irgendeine Bürde zu tragen, mit reizenden Aussichten auf Ruhm und Beifall seine Straße fort. Oft, wenn er auf eine Anhöhe kam, stand er ein wenig still und übersah die beschneiten Fluren, indem ihm auf einen Augenblick ein sonderbarer Gedanke durch die Seele schoss, als ob er sich wie einen Fremden hier wandeln und sein Schicksal wie in einer dunklen Ferne sähe. Diese Täuschung verschwand aber ebenso bald, wie sie entstand. Und er dachte dann wieder im Gehen vor sich, wie Leipzig aussehen, in was für Rollen er auftreten würde und so weiter. Auf diese Weise legte er den Weg von Erfurt nach Leipzig sehr vergnügt zurück. Im Gehen aber sprach er häufig den Namen Neris aus, den er wirklich liebte, und weinte heftig dabei, bis ihm das komische Gute-Nacht einfiel, welches er gar nicht in den Zusammenhang dieser rührenden Erinnerung mitzubringen wusste. In Erfurt hatte man ihm schon gesagt, dass er in Leipzig in dem Gasthofe zum Goldenen Herzen einkehren müsse, wo die Schauspieler immer logierten und gleichsam dort ihre Niederlage hätten. Als er in die Stube trat, fand er denn auch schon eine ziemliche Anzahl von den Mitgliedern der Speichschen Truppe vor, die er als seine künftigen Kollegen begrüßen wollte, indem er an allen eine außerordentliche Niedergeschlagenheit bemerkte, welche sich ihm bald erklärte, als man ihm die tröstliche Nachricht gab, dass der würdige Prinzipal dieser Truppe gleich bei seiner Ankunft in Leipzig die Theatergarderobe verkauft habe und mit dem Gelde davongegangen sei. Die Speichsche Truppe war also nun eine zerstreuete Herde. NDR Kultur